mich nicht verweilen. Die Schwester muss ich auch zu retten eilen. Das starke Brandgeschrei ruft mich auch wiederum herbei. Doch wie ist dort nicht Nisibis? Ja, ja, sie ist's gewiss. Glück gewünscht.